Also von Sie aus links, rechts. Ich habe in den letzten 8 Monaten keine so gute Analyse gehört eigentlich. Also sehr sachlich, sehr fundiert und alles fand ich sehr, sehr gut. Obwohl da 2, 3 Punkte sind, über die man noch ein bisschen vielleicht diskutieren kann. Gerade denke ich, da ist glaube ich nicht von selbst erwähnt. Das Sprachverständnis ist das Wichtigste. Aber es war, also auch das Verständnis für das Land, für den Iran selbst, war sehr, sehr gut. Also das freut mich sehr, dass das kann ich jetzt selbst gar nicht so einschätzen, aber wenn du das sagst, als jemand, der sich wirklich sehr gut damit auszukennen scheint, da nehme ich das gerne auf und möchte darauf hinweisen, dass eben nicht noch ein bisschen zu diskutieren wäre, was auch so nicht meinst, sondern was ein ungeheurer Diskussionsbedarf dadurch erstmal vor Augen tritt. Und ich denke, dass wir dass wir einfach schauen sollten, wie diese Verbindung, diese Kommunikation herzustellen wäre, um diese Diskussion überhaupt permanent zu führen, als eine Diskussion, die eben nicht nur die armen Leute im Iran betrifft, sondern wo, wir haben es ja in Deutschland eben mit diesem, das müsste jeden Augenblick uns dazu befeuern, indem wir nie die Schreie, die du evoziert hast durch deine vielen Beispiele hier, dass wir die hören, dass wir die nicht vergessen, dass wir diese Schreie immer wieder hören müssen, uns dem stellen müssen. Das ist genau das, was in Deutschland eben so gut gekonnt wird, keinerlei Schreie zu hören. Und diese Analogie, ich würde sagen, der Streit über den Faschismus-Hilfsbegriff, den wir hier aufgemacht haben, ist insofern, müsste fruchtbar weitergeführt werden, als die Frage der Singularität. Du hast ja fast zuletzt gesprochen, dass das dass diese islamische Form von totalitärer oder was immer Herrschaft und auch in den Subjekten, weil sie sitzt ja so tief in den Subjekten über diese Religion auch selbst, dass sie eine singuläre Angelegenheit ist. Anders konnte ich dich gar nicht verstehen. Und wir müssen über diese Singularität des NS-Faschismus und wir müssen über die Singularität von etwas, was ähnlich ist, im Sinne von Auschwitz und Ähnliches, müssen wir dringend hier ein Bewusstsein und auch eine Emotion schaffen und wach machen, um diese ganzen Analogien, die nötig sind, zum Beispiel, wenn wir dieses Dresden-Spektakel jetzt hier wieder erleben, nicht? Also diese Tränen, die falsch für Dresden vergossen werden, das ist doch genau das Dilemma gewesen, dass natürlich die Bombardements, die Zivilbevölkerung und unschuldige Kinder und so weiter, die mit Hitler so gar nichts zu tun hatten und den Viktor Klemperer, der untergetaucht war, uns natürlich auch getroffen haben. Aber gerade diejenigen, wie Viktor Klemperer zeigen, wie sehr sie im Bombenhagel sich gefreut haben und ersehnt haben, dass endlich das Regime auf diese Weise mit Blut und Tränen untergeht und gestürzt werden kann, weil eine Bevölkerung, die dermaßen durch Gratifikationen, durch psychomentale Mechanismen, die wir alle noch gar nicht wirklich kennen, eben wie den Antisemitismus selbst, und durch das ist ja die Arbeitsmentalität, dieser Antisemitismus, das ist eine bestimmte Arbeitsmentalität, auch nicht zum Letzten, die Bindung und auch die Unterwürfigkeit, die bis zum Letzten als Opfer erfolgen kann, dass die eben nicht möglich macht, dass die revolutionären Elemente ein solches Regime stürzen, sondern dass äußere Mächte, und seien es die Churchill und die Stalin und die dann hinterher vielleicht sagen, sie hätten das falsche Schwein geschlachtet, dass sie dieses Schwein schlachten. Das ist eine auf vielen Ebenen anzusetzen und zu diskutierende revolutionäre Realpolitik, die einfach begonnen, die diskutiert werden muss. Das wäre jetzt mein richtiges Schlusswort, in eine solche Diskussion zu kommen. Das ist das Dringendste, was, und das ist auch das Mögliche, was geschehen kann. Und ihr könnt ja beachten, soweit wir vielleicht hinkriegen, solche Diskussionsansätze weiter anzubieten oder zu führen. Hier in der Stadt oder sonst wo. Vielen Dank für eure Geduld.